Welche Änderungen soll es beim baden-württembergischen Versammlungsgesetz geben? Also es ist so, dass bei dem geplanten Gesetz, das ab 01.01.2009 in Kraft gesetzt werden soll, wenn es nach dem Willen der Landesregierung geht, Versammlungen im Saal wie auch auf der Straße von erheblichen Einschränkungen betroffen sein werden. Im Saal ist es zum Beispiel so, dass die Versammlungsleitung von der Polizei abgelehnt werden kann, dass jede Versammlung eigentlich zukünftig angemeldet werden muss. Das kann jetzt Versammlungen von Gewerkschaften betreffen, wie auch zum Beispiel Kirchenvereine, Umweltschutzgruppen und sonst was. Die müssen also praktisch jede Versammlung, die über 2 Personen geht, zukünftig anmelden mit Namen des Versammlungsleiters und so weiter und so fort. Und der kann, wenn als ungeeignet betrachtet wird von der Polizei, abgelehnt werden und die Veranstaltung kann damit aufgelöst werden. Was die Frage von Versammlungen unter freiem Himmel betrifft, das ist so, dass die Anzeigefrist, also die Anmeldefrist für eine Versammlung von 48 Stunden Anmeldezeit auf zukünftig 72 Stunden vorher angemeldet werden müssen. Was zum Beispiel auch bei gewerkschaftlichen Streiks, wie Warnstreiks, wie bei der Verdi-Tarifrunde im Einzelhandel zum Beispiel, die Unternehmer, die ja bestreikt werden sollen, in die Lage versetzt, sich rechtzeitig darauf einzustellen, auf diese Warnstreiks. Dann ist es so, dass diese Frage der Versammlungsleiter und der Ordner für diese Veranstaltung da genauso ist wie bei den Veranstaltungen im Saal. Man muss von jedem einzelnen Ordner den Namen, die Adresse, das Geburtsdatum angeben, was bei größeren Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Demonstration gegen die Verlängerung des Renteneintrittsalters auf 67, wo über 40.000 Kollegen in Stuttgart waren und mehrere tausend Ordner auch aus verschiedenen Bundesländern, was einen Riesenaufwand bedeuten würde für die Veranstalter. Und die Frage, ob ein Kollege, der Ordner machen möchte, seinen Namen, Adresse, Geburtsdatum den Behörden zur Verfügung stellt, das wage ich auch zu bezweifeln, dass es möglich sein wird. Oder überhaupt bei irgendeiner Veranstaltung da großes Interesse besteht. Weil man ja immer damit auch rechnen muss, dass man, sei es bei einer gewerkschaftlichen Veranstaltung eben, dass das der Chef dann mitkriegt sozusagen, man dann Repressionen von der Seite zu erwarten hat. Oder beispielsweise bei Antifa-Demonstrationen, dass eben die Rechten eben dann davon Wind kriegen, wer daran alles beteiligt war. Das ist alles durchaus denkbar. Und daher ist diese Frage einfach unannehmbar. Es ist auch so, dass zum Beispiel diese Frage der Störung von Veranstaltungen was Neues ist. Also die Störungen von Veranstaltungen sind zukünftig verboten. Das würde zum Beispiel bedeuten, wenn wir Gewerkschaften oder Initiativen aufrufen würden zu einer Demonstration von mir aus gegen einen Parteitag der NPD, dieses sofort verboten werden könnte, weil wir praktisch versuchen würden, diesen Parteitag ja zu verhindern. Dann wäre das nach dem neuen Versammlungsrecht ein Grund, diese Veranstaltung abzublasen. Also unsere, nicht die der Rechten. Dann ist es so, dass diese Veranstaltung jederzeit von der Polizei gefilmt werden kann. Die Filmaufnahmen, die seither an für sich für die Eingreiftruppen von der Polizei verwendet werden konnten, zukünftig auch beliebig lang für Schulungszwecke, solange sie eben für Schulungszwecke deklariert sind, aufbewahrt werden können und damit Bestandteil von Fahndungsarbeit der Polizei werden können. Eine weitere Thematik ist die des sogenannten Militanzverbotes, was ein neuer Begriff ist. Das bedeutet einerseits zum Beispiel, dass schwarze Sweatshirts, Kapuzen-T-Shirts und so, wie sie im schwarzen Block, im sogenannten, gerne getragen werden, verboten sein können, beziehungsweise als Anlass genommen werden können, eine Demonstration zu untersagen, zu verbieten, aufzulösen. Aber andererseits auch Streikwesten von Gewerkschaftern, die bekannten roten Mützen der IG Metall-Kollegen bei Demonstrationen oder Streikaktionen könnten genauso wie Streikwesten, Arbeitskleidung interpretiert werden als Uniformierung und jederzeit als Vorwand genommen werden, hier so eine Demonstration auch aufzulösen. Es reicht im Übrigen auch, was ja ein subjektiver Begriff auch ist, die Frage, ob man sich durch eine Demonstration bedroht fühlt. Also zum Beispiel ist es jederzeit denkbar, dass bei einem Warnstreik von einem Betrieb sich ein Pförtner des bestreikten Unternehmens oder irgendwer in diesem Werk, Werksicherheit oder so, bedroht fühlt durch die Streikenden und damit praktisch der Polizei einen Anlass gibt, diese Aktion aufzulösen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass als allererstes die gewerkschaftlichen Aktionen von Seiten der Polizei angegangen werden. Das ist nochmal, also in der Praxis wäre das nochmal ein wesentlich größerer Schritt wie gegen eine x-beliebige Demonstration von mir aus von Antifaschisten. Aber es ist einfach der Tatsache, dass das zum Recht werden soll, zum Gesetz werden soll. Und wo die Möglichkeit ist, wird sie eben auch ergriffen werden von den Staatsorganen. Davon gehe ich mal aus. Dann ist es so, dass der Versammlungsleiter sich strafbar macht, wenn er zum Beispiel nicht gegen sogenannte gewaltbereite Demonstranten vorgeht. Es wäre ein einfaches eigentlich, jede beliebige Demonstration durch Einschleusen von Agenten zu beenden, indem man einfach jemandem sagt, geh mal rein in die Demo, nimm einen Stein, fang dann an zu schmeißen. Wenn es eine größere Demonstration ist, ist der Versammlungsleitung praktisch unmöglich, die einzelnen Störer hier zu erkennen oder der Demonstration zu verweisen. Und es ist eigentlich ein ganz billiges Mittel, eine Demonstration auch zu beenden. Zum anderen ist es politisch so, dass damit einfach auch anhand der Frage der Demonstrationsformen eine Demonstration eben auch gespalten werden kann. Weil es natürlich nicht unumstritten ist, ob bestimmte Formen der Militanz auf jeder Demonstration das geeignete Mittel zum Zweck ist. Aber ich denke, das ist eine Auseinandersetzung der Demonstrationsteilnehmer unter sich und keine Frage, in die der Staat oder irgendwer einzugreifen hat. Von den Befürwortern der Änderung des Versammlungsgesetzes, beziehungsweise muss man ja von Verschärfungen sprechen, von denen wird behauptet, dass die Verschärfung ja ein Mittel für den Kampf gegen Rechtsextremismus sein soll. Wie ist das zu bewerten? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, rein juristisch haben die Behörden an für sich schon genügend Paragraphen. Es gibt ja diesen Paragraph 130 des Strafgesetzbuches. Dieser Paragraph 130 sagt zum Beispiel, dass er schwer bestraft wird, wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Also ich denke, das ist schon mal juristisch eigentlich ganz klar, dass es da eine Möglichkeit gibt. Die wird nur nie angewendet. Und ich denke, es ist einfach ein billiger Vorwand, weil zum Beispiel diese Initiative No NPD, die ja mehrere hunderttausend Unterschriften für das Verbot der NPD gesammelt hat, die wurde ja praktisch von der Bundesregierung bislang links liegen gelassen. Die Agenten aus der NPD wurden nicht abgezogen. Es wird praktisch kein ernsthafter Kampf geführt. Und mit dem scheinbaren Argument links gleich rechts, mit dieser Gleichsetzung, soll ja praktisch auch verhindert werden, dass überhaupt ein wirkungsvoller Kampf gegen die faschistische Gefahr möglich ist. Ne? Und dazu gehört eben auch die Frage, ob ich, wenn ich zu einer Verhinderung einer faschistischen Aktivität, einer Demonstration aufrufe, ich schon praktisch mit einem Bein im Knast stehen kann, weil ich eben dann wiederum zu einer Störung von einer Versammlung einer anderen Organisation aufrufe, was nach diesem Versammlungsrecht verboten wäre. Und insofern ist das, denke ich, einfach ein billiger Vorwand, hier zu sagen, dass sei der Kampf gegen die Neofaschisten sei hier das Motiv. Welchen Zusammenhang siehst du zwischen der Verschärfung des Landesversammlungsgesetzes einerseits und andererseits der bundesweiten Durchsetzung der Politik der sogenannten inneren Sicherheit mit Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung oder Online-Durchsuchung? Also die aktuellen Verschärfungen haben ihren Zusammenhang einfach darin, dass mit diesen Vorhaben, ich denke mal, vorgebaut werden soll gegen Massenproteste, die sich gegen diese gegenwärtigen Verschärfungen im sozialen Netz zum Beispiel, wo ja immer mehr abgebaut und zerschlagen wird, die Rente mit 67 ist so ein Thema, Hartz IV oder jetzt die Frage der aktuellen Finanzkrise. Ne? Es werden hier Folgen noch auf die breite Bevölkerung zukommen, die immer mehr Menschen vor die Frage stellen wird, wie man sich dazu verhält. Wird man dagegen politisch aktiv? Organisiert man sich dagegen? Entwickelt man einen Protest? Oder lässt man alles mit sich machen? Und ich glaube nicht, dass die Menschen mit sich alles machen lassen werden, sondern ich gehe davon aus, dass die Proteste sich in Zukunft verschärfen werden und dass eben dieses neue Versammlungsrecht eine der Maßnahmen ist, mit denen man versuchen wird, das eben zu kanalisieren, weil man, wie schon gesagt, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, mit den verschiedenen juristischen Möglichkeiten des Versammlungsrechts, Proteste bis zu einem gewissen Grad auch versuchen kann zu steuern. Verhindern können wird man sie nicht, aber man wird versuchen, eben hier mit möglichst vielen Repressionen zu arbeiten, um diese Proteste einfach zu erschweren. Hinzu kommt, das ist ja praktisch die andere Seite der Medaille des Versammlungsrechts, in dem nämlich die Polizeirechte so weit ausgeweitet werden, dass hier der Polizei die Möglichkeiten eben gegeben werden, dieses Versammlungsrecht auch umzusetzen und anzuwenden. Und ich meine, der Hintergrund war ja ursprünglich, dass mit dieser Föderalismusreform 2006 ja dieses Bundesrecht, was das Versammlungsrecht früher war, jetzt runtergebrochen wird auf Landesrecht. Das heißt, nach Bayern ist jetzt eben Baden-Württemberg dran. Die Niedersachsen haben auch schon angekündigt, dass sie ihr Versammlungsrecht entsprechend überarbeiten werden. Und man kann davon ausgehen, dass es nicht zum Vorteil der politisch aktiven Menschen dort gereichen wird. Es stellt sich andererseits daraus aber auch die Frage, ob es nicht notwendig wäre, hier bundesweit koordiniert vorzugehen. Ich erwarte eigentlich von den großen Organisationen wie DGB, verschiedene demokratische Organisationen, Parteien, eigentlich hier auch mal eine Initiative, dass man hier bundesweit auch dagegen vorgeht und das koordiniert. Warum muss man in Bayern beispielsweise erst Erfahrungen sammeln, die dann in Baden-Württemberg wiederholt werden müssen? Warum entwickelt man hier nicht eine bundesweite Bewegung? Die Verantwortlichen für die Sicherheitspolitik behaupten ja gerne, dass es bei den Verschärfungen um Schutz vor Terroranschlägen geht. Ich denke erstmal, das, was gemeint wird oder von vielen unter Terrorismus verstanden wird, also Anschläge irgendwelcher Gruppen oder Einzelpersonen, ich denke, das ist ja relativ breiter Konsens, dass die nicht verhindert werden können. Ich denke, die Methoden, die dagegen von den Staatsorganen entwickelt werden, werden da kaum Wirkung zeigen. Es ist aber so, dass damit die ganze Bevölkerung eigentlich unter Verdacht gestellt wird. Jeder kann ein potenzieller Terrorist sein. Und ich meine, die Frage, um die es eigentlich geht bei dem Komplex, ist ja schon die der Folgen der Politik, die hier auch durch die Bundesrepublik zum Beispiel in Afghanistan oder Somalia oder Iran, Irak hier gefahren wird, und die Folgen, die daraus entstehen, es ist ja eigentlich ganz klar, dass die dort Betroffenen irgendwann eben sich überlegen, dorthin zu gehen, wo die Ursache der Probleme ist. Und die Ursache der Probleme ist einfach die Politik, die hier gefahren wird, eben im Interesse multinationaler Konzerne und Banken und beispielsweise auch der Interessen der deutschen Regierung, eben hier militärisch auch wieder was darzustellen in der Welt. Manche Kritiker und Kritikerinnen sehen in den aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die sogenannte Politik der inneren Sicherheit, sehen eine Entwicklung in Richtung eines autoritären Überwachungsstaates, dem die Menschen schutzlos ausgeliefert sind. Ist das so? Sind die Menschen dem Staat schutzlos ausgeliefert und ist Widerstand aussichtslos oder ist das übertrieben? Also ich sehe schon, dass die Entwicklung in diese Richtung von einem autoritären Sicherheitsstaat geht. Ich sehe das aber nicht jetzt so, dass man dem schutzlos ausgeliefert ist. Weil das Problem der Sicherheitsbehörden und des Staates ist ja eigentlich, dass er mit diesem Versammlungsrecht, mit diesen ganzen Angriffen eigentlich ja also jeden außer sich selbst in die Ecke potenzieller Gegner stellt. Ne? Also es bedeutet ja, dass dann fast die absolute Mehrheit gegen diesen Staat ist und gegen so einen Zustand wird auch vorgebaut. Ne? Und ich denke, das Bündnis, was jetzt gerade im Entstehen ist und sich gegenwärtig verbreitert, besteht aus vielfältigen Organisationen und Einzelpersonen. Und ich denke, es ist in Baden-Württemberg ein erster Schritt, hier über parteiweltanschauliche Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten und hier auch einen Widerstand zu entwickeln. Wir haben den Vorteil, dass wir sehr gut eigentlich organisiert sind. Es gibt sehr große Organisationen, die betroffen sind, sich betroffen fühlen, wo es darum gehen muss, dass man allerdings die Basis dieser Organisationen, beispielsweise Gewerkschaften, tatsächlich auch mobilisiert und dass man erkennt, wer eigentlich gemeint ist. Und gemeint ist die breite Bevölkerung. Und ich denke, sobald die breite Bevölkerung erkennt, um was es geht, wird sie dagegen auch aktiv werden, weil ich glaube nicht, dass irgendwer sich ein derartig fundamentales Grundrecht einfach nehmen lassen wird. In Bayern gilt ja schon ein verschärftes Versammlungsgesetz. Da gab es auch eine breite Protestbewegung. Inwieweit könnt ihr da auf Erfahrungen bauen? Also für die Demonstration am 6.12. in Stuttgart haben bayerische Aktivisten und Organisationen schon mobilisieren dazu. Es werden voraussichtlich auch Kollegen aus Bayern auf der Demonstration selber sprechen von Verdi. Und ich denke auch, die Kolleginnen und Kollegen, die ganzen Aktivisten, die dort sind, werden sehr aufmerksam die Entwicklung hier in Baden-Württemberg und anderen Bundesländern verfolgen und mit ihren Erfahrungen dazu beitragen, dass wir hier erfolgreich einen Widerstand entwickeln können. Und Ich denke, es wird dazu führen, dass die Verbindung über die Ländergrenzen hinweg, zumindest auf Seiten derjenigen, die gegen dieses Versammlungsrecht kämpfen, sich verbessern werden einfach. Und insofern bin ich da ganz guter Dinge eigentlich.